1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen gleich an mit Tina. Und Tina ist 34. Hallo Tina. Ja, hallo Jürgen. Schönen guten Abend. Tina. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Um was geht's bei dir? Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, es geht bei mir um das Thema Narzissmus. Mhm. Ja. Bist du ein Narzisst? Nein. Ich zumal nicht und ich hoffe es auch nicht. Aber vielleicht ein Komplementärnarzisst. Was heißt das? Das sind Menschen, die quasi in eine gewisse Co-Abhängigkeit mit Narzissten geraten, aber auch vielleicht leichte Narzissmuszüge haben, was ja jeder normalerweise hat, aber echte Narzissten sind halt so ganz anders oder so sehr egozentrisch im Verhältnis jetzt zu, oder auch sehr neurotisch im Vergleich jetzt zu normalen Menschen oder die leichten Narzissmuszüge. Jetzt wollen wir es mal richtig erklären. Ich interpretiere daraus, dass jemand an deiner Seite ist, der sehr narzisstisch, egozentrisch und egomanisch ist. Genau, und auch extrem neurotisch und auch sehr sexualisiert, nenne ich es jetzt mal. Also ein Mann. Genau, ein Mann. Ist es dein Partner? Genau, es geht um meinen Freund, wo ich jetzt über 3,5 Jahre mit zusammen bin. Mhm. Und um vielleicht das so für die breite Masse, die sich jetzt nur oberflächlich mit dem Thema auskennen, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel dieser Charlie Harper von Two and a Half Men. Mhm. Und mein Freund ist quasi so das Fünffache von dem. Oh. Und ja, wenn man, dann hat man schon mal so ungefähr, oder dieser Barney von How I Met Your Mother, glaube ich, der ist auch narzisstisch. Also zumindest also angehaucht. Okay, dann beschreiben wir so, die jetzt für die Leute, die die Serie nicht so kennen und das einschätzen können, beschreiben wir so ein paar Charakterzüge von ihm, die das sehr deutlich machen oder Verhaltensweisen, besser gesagt. Genau, also das ist zum, also was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, er sagt von sich selber, er ist nicht sozial, also das heißt nicht sozialfähig, also er ist nicht gesellschaftsfähig, sagt er zum Beispiel von sich, er hat keine Freunde. Narzissten haben halt meistens Ausnutz- und Zweckbeziehungen oder Gemeinschaften oder Abhängigkeiten. Also wahrscheinlich Leute, die ihn bewundern. Richtig. Genau. Also diese Menschen, also mein Freund zum Beispiel, oder diese Menschen allgemein, die sind sehr intelligent auf der einen Seite, sind auch sehr bewundernswert, also wirklich Menschen, wozu man aufschaut, die möchten auch diese Position haben, sind meistens Menschen hinter einem Pult, er unterrichtet zum Beispiel, er legt auch auf als DJ. Was unterrichtet er? Computertechnik, er ist Dozent für Computertechnik. Ich stelle mir das als Partnerin ausgesprochen schwer vor, weil dann sich doch alles, weil er ein wirklich ein durch und durch Egoist ist, es soll sich doch alles um ihn drehen und nicht um dich. Richtig, diese Menschen, also wenn man sie kennenlernt, sind sie erstmal so, das sind Menschen, die sich sehr extrem idealisieren. Also am liebsten sich selbst und auch ihr Leben oder auch was zum Beispiel eine Frau sich gerne wünscht bei solchen Partnern. Ne, also am Anfang klar hieß es also, ach ja, ich will ja toll heiraten, ich möchte Kinder, Familie, alles so, das Traumleben am besten. Mhm. Ne? Und das hört sich erstmal, also ich komme aus ziemlich vielen kaputten Beziehungen und habe dann halt quasi ihn kennengelernt, auch im Internet, sage ich mal, und ich war total hin und weg und habe das alles erstmal geglaubt. Ja, sag mir doch mal, was dich am meisten an ihm stört. Ich glaube, dass er sich selbst, also meine Bedürfnisse, Wünsche, alles so, was so Frauen gerne am Herzen haben und wenn es nur Kleinigkeiten sind, also in 3,5 Jahren, wir waren noch nie im Kino, wir waren einmal was trinken, aber noch nie wirklich im Restaurant essen. Er sagt zum Beispiel, wenn ich ihn frage, können wir mal ins Kino gehen? Nee, wieso? Du hast doch Freunde, mach das doch mit denen. Mhm. Also immer solche. Also das heißt im Klartext, es wird alles immer so gemacht, wie er es will. Richtig, also ich soll um die gleichen, also er gibt Zeiten vor, wann ich zu ihm zu kommen habe, wann ich zu fahren habe. Also ihr wohnt nicht zusammen? Nee, noch nicht. Ja, das kommt das nächste Thema. Er wird jetzt in 2 Wochen 40 und er wohnt noch bei seiner Mutter. Ach, das auch nicht. Man muss sich das so vorstellen. Nach außen ist es ein ganz anderes Leben, wie wenn die Tür ins Schloss fällt. Also er geht im Anzug arbeiten, im neuesten 7er BMW und alles gestriegelt, geschnickt. Also er braucht Stunden im Bad, er benutzt Faltencremes, also er hat Sachen, also die teurer sind wie meine, also jetzt nicht Schminke, sondern halt so mehr so Kosmetik, Pflege, Schönheitspflege, weil die haben ja auch Angst zu altern, diese Menschen. Also das heißt, das bezieht sich nicht nur auf die Verhaltensweisen, dass er sagt, es soll alles so nach seiner Pfeife tanzen, sondern auch auf die Äußerlichkeiten. Richtig, ja. Genau. Mhm. Also es muss alles, also diese Menschen sehr, sehr perfektionistisch in allem. Mhm. Du hast ja gerade ein schönes Beispiel gesagt. Du darfst nur dann immer kommen, wenn er es will und es für richtig hält. Und es wird auch alles nur gemacht, wie er es möchte. Und er hat dann so eine Art, also er macht immer sehr, also diese Menschen sind auch sehr charmant. Also er macht erst auf eine charmante Art und dann wird man natürlich quengelig und versucht auch mal seine Wünsche durchzukriegen. Wie reagiert er dann, wenn du quengelig wirst? Ja, dann wirft er mir das blanke Gegenteil, also eigentlich das vor, was er macht. Ach so, genau. Du bist so egoistisch und es soll alles so sein, wie du es möchtest. Genau, sagt er dann. Der egoistischste Mensch auf Erden. Ich bin der forderndste Mensch. Und ich sage dann mal, Sascha, Entschuldigung, ich darf ja keinen Namen nennen. Ich sage dann mal, so und so, ich äußere meine Wünsche ja nur. Bitte, mach doch, nein. Mhm. So, wenn wir da einmal das machen würden, was ich mir wünsche, das wäre doch toll, ne? Ja, aber wie gar ist nicht das dazu. Ja. Wie ist das denn, du hast gerade am Anfang so ein Stichwort gesagt, in puncto Sexualität. Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch extrem dieses Thema. Das ist auch so mit ein Hauptgrund, warum wir überhaupt zusammen sind, weil da funktioniert es perfekt. Also es sind sehr leidenschaftliche Menschen und da will ich mich auch gar nicht eigentlich beschweren. Also das ist immer alles ganz toll. Ach so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand wie er ist, wie er drauf ist, dass er sich nicht groß um dich schert, sondern um seinen Spaß. Das ist ganz witzig. Da ist es etwas anders. Also so, das macht er schon, zumindest in so gewissen Graden, ich will jetzt nicht zu ins Detail gehen, aber so, da will ich mich aber auch gar nicht so beschweren, weil leidenschaftlich, da ist er auf jeden okay. Fall. So, aber wenn du 3,5 Jahre mit ihm zusammen bist, abgesehen vom Sex, der offensichtlich dann doch zu deiner Zufriedenheit läuft, muss dich doch eigentlich dieser Mensch permanent ärgern und provozieren. Also ich habe die zum Schrecken 3,5 Jahre zusammen. Ich glaube so bis auf das letzte Jahr, die ersten 2,5 Jahre, ich habe wirklich jeden Tag geheult. Ich war fix und fertig. Ich habe immer gedacht, der hat sie einfach noch nicht mal alle. Und dann hat mir nach einem Jahr mir jemand mal den Tipp gegeben, hat mir halt gesagt, du hast es eigentlich mit einem Vollnarzissten zu tun. Und da habe ich angefangen. Ja, aber er hat sich ja nicht verändert seitdem. Nein, nicht wirklich. Was hält dich denn bei dem Mann? Das kommt jetzt. Jetzt wird 2 Etagen tiefer eine Wohnung frei. Und er will jetzt, also die Mutter will nicht runterziehen, er will eigentlich in der Wohnung der Mutter bleiben und jetzt will er da runterziehen. Und auf einmal möchte er plötzlich, weil diese Menschen haben ja Probleme mit Nähe und Bindung, haben hier totale Panik vor. Ne? Deshalb auch immer dieses, jetzt hast du zu gehen wieder, ne? So eiskalt. Und jetzt will er natürlich plötzlich mit mir zusammenziehen. Jetzt weiß ich noch nicht, wie das endet. Wahrscheinlich will er mit dir zusammenziehen, weil er jemanden braucht, der ihm die Socken hinterher trägt. Das hat bisher die Mama gemacht und jetzt darfst du es machen. Ja, genau. Und das kann ich halt nicht so abschätzen, weil er ist im Moment wieder zucker, weil diese Menschen können super lieb sein, super ja, aber nochmal, Moment mal. Wenn du 3,5 Jahre mit ihm zusammen bist, du hast die ganzen negativen Seiten schon durchschaut bei ihm. Mhm. Was hält sich denn bei dem? Man hat immer diese, ich habe auch ganz viel gelesen, es sind immer diese Frauen bleiben bei solchen Menschen, weil man hat immer diesen Wunschgedanken, dieses, was er idealisiert permanent, dass das endlich eintrifft. Aber trifft ja nicht ein. Aber sie reden und handeln nicht danach. Sie reden und Okay, aber so weit bist du ja nur schon mal. Ja. Und dennoch bist du bei ihm. Ja, und jetzt kommt er natürlich plötzlich mit zusammenziehen und so. Und die ist mulmig jetzt. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Also es ist super. Ich bin gebremst, muss ich dir sagen. Ich bin gebremst, weil mich so ein Mensch sehr, sehr provozieren würde. Ja, ich versuche mich ja immer ruhig. Ich glaube, es würde irgendwann dann auch überschlagen in eine Aggression oder eine latente Aggression. Ja, das denke ich schon, dass das bei ihm vorhanden ist. Nee. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde es umschlagen in eine Aggression. Wenn ich merken würde, dass es jemand, der nur um seinen Kosmos kreist und immer nur eher. Und ich müsste mich immer anpassen, das wär nichts für mich, kann ich ja ehrlich sagen. Und wenn du dich jetzt auch noch darauf einlässt, mit ihm zusammenzuziehen, wird das ja noch viel intensiver alles. Dann bist du ja damit noch mehr konfrontiert. Mhm. Und wahrscheinlich wirst du so eine Ersatzmama. Er ist ja wahrscheinlich auch noch irgendwie so eine Art Mamasöhnchen. Ich glaube ja. Also er sagt zwar mal ne, aber ich glaube in vielen Dingen schon. Mhm. In vielen Dingen schon. Und also ist mir eine Frage abhanden gekommen. Dieses, wo ich auch halt am meisten drunter leide, dass ich ihn überhaupt nicht, also ich muss dazu sagen, ich bin Erzieherin, hat man ja automatisch schon dieses Helfersyndrom irgendwie, muss ich auch zugeben. Ich kriege ihn nicht dazu, sozialisiert zu bekommen, also ein bisschen läppisch ausgedrückt. Ich vermute also, auch. Er hat keine Freunde und er hat auch kein Interesse an meinen Freunden. Er schreit mir wirklich in den Hörer, wenn ich ihn anbettel, bitte komm einmal mit auf den Geburtstag oder zum Grillen, wir sind eingeladen. Nein, ich will nicht. Also als wenn der Angst hat vor Menschen. Es ist unfassbar. Tina, ich würde an deiner Stelle mit dem nicht zusammenziehen. Das sage ich dir ganz klar. Das wollte ich nicht hören. Ja, ich sage es aber. Ja. Also ich würde nicht zusammenziehen und ich, wie gesagt, ich wäre auch sehr, sehr gebremst, wie lange ich das noch weiterführen sollen, wollen, dürfte, müsste, die ganze Beziehung. Ich kann nicht mehr sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich es nicht täte. Das ist ja natürlich jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, aber du wolltest ja wahrscheinlich auch nur meine Meinung hören. Ja. Wahrscheinlich tut ja dieser Mann nicht gut. Die Vermutung habe ich. Mhm. Und du wirst ihn nicht verändert kriegen. Der Mann ist 40 Jahre alt. Du bist 3,5 Jahre mit ihm zusammen. Da verändert man Menschen kaum mehr. Es sei denn, derjenige will das wirklich. Mhm. Aber der will das ja überhaupt nicht. Mhm. Der ist verwöhnt und verhätschelt und vertätschelt. Und der braucht das immer wieder, solche Menschen. Mhm. Ich würde es nicht tun. Aber mehr kann ich dir nicht sagen, Tina. Mhm. Alles Gute. Ja. Alles Liebe. Ja. Und eine gute Entscheidung wünsche ich dir. Ja, danke schön. Das ist so wahnsinnig schwer. Ja, aber mehr kann ich nicht sagen als Außenstehender. Hm. Viel Glück. Ja, danke. Tina, tschüss. Ciao. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Morgen ist Themennacht und morgen haben wir ein festes Thema, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt Mein zweites Leben. Morgen möchte ich gerne mit Leuten reden, die einen großen Einschnitt in ihrem Leben schon einmal hatten und deshalb sagen, seitdem hat ein zweites Leben bei mir begonnen. Das kann, also so ein Wendepunkt kann ja zum Beispiel eine schwere Krankheit sein, eine überwundene Sucht, ein neuer Partner kann das auch sein. Es kann auch das Ende eines Gefängnisaufenthaltes sein. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass jemand sagt, das ist jetzt ein quasi mein zweites Leben. Das ist ein ganz neuer Punkt. Seitdem lebe ich ganz anders. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten per Mail schon mal domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Natürlich, wie immer, sind die Leitungen geschaltet. Mein zweites Leben, unser Thema morgen, unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Weiter jetzt mit der freien Themennacht 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Alex. Alex ist 32. Hallo Alex. Ja, hallo Jürgen, ich hoffe, ich bin bei dir richtig angekommen. Du bist richtig angekommen, ich verstehe dich wunderbar. Also wir das können loslegen. Das ist hervorragend. Ja, also meine Thematik ist ganz einfach. Ich befinde mich derzeit in einer ziemlich skurrilen Lage. Einfach dadurch, dass ich derzeit arbeitssuchend bin. Mhm. Und meine Freundin und die beiden Kinder, dass wir relativ am Existenzminimum rumknarzen. Mhm. Aber gleichweg ich ein paar alte Songs von mir spaßeshalber in einer Schnapsidee mit einem Bekannten im Wohnzimmer aufgenommen habe, mhm, und damit in den deutschen MySpace-Charts eingestiegen bin. Ach, erklär ja mal, für die Leute, die sich in diese Sachen nicht so auskennen, was bedeutet das, wenn man in diese Charts eingestiegen ist? Also MySpace ist ja im Grunde so eine Präsentationsform von verschiedenen Künstlern, die sich so halt im Internet darstellen und darlegen und verdeutlichen, wie der eigene Musikstil aussieht, was man so macht, was präsentativ halt für einen ist, mhm, sodass halt verschiedene Künstler vertreten sind, wie AC/DC, Metallica, Motorhead, die Toten Hosen, Beyoncé, also so ziemlich jede Sparte, die man sich vorstellt. Ja, also auch sehr, hauptsächlich etablierte Leute. Genau, also wirklich auch Leute, die professionell dabei sind und die auch ein komplettes Promotion-Team, Marketing-Team und da insgesamt halt eine komplette Kompanie dahinter stehen haben. Mhm, mh. Gibt es denn da auch viele, ich sag mal, No-Names, so wie du? Also ich denke, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber ich würde mal sagen, dass es, sagen wir mal, vorwiegend schon No-Names sind, aber wie gesagt, es sind auch offizielle Präsenzen halt da, wie halt von den Toten Hosen. Ach so, doch vorwiegend No-Names. Ich hatte gerade so verstanden, dass wir uns hauptsächlich professionell. Entschuldigung, also ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, also sind, sagen wir mal, so alle großen Namen, die man aus den deutschen Charts kennt, gut, sind natürlich auch vertreten. Also die Ärzte. Also wir ahnen schon, wenn man da einsteigt, ist das schon eine ganz besondere Sache. Wie bist du denn platziert da? Also das ist ja noch das Skurrilere daran. Also ich bin nicht nur in die Charts eingestiegen, sondern in manchen Bereichen sogar gleich in die Top 10 rein. Zum Beispiel genreübergreifend. Das ist ja sensationell. Was ist denn das für was singst du da? Was ist das für eine Art von Musik? Also man kann es grob Punkrock nennen, Blues, Rock'n'Roll. Ja gut, das ist ja alles. Wie bitte? Das ist ja alles so. Also da kann ich mir so richtig Punkrock, Blues, Rock'n'Roll. Also irgendwie eine Mischung davon. Ja, genau. Und das ist halt sehr handgemachte Musik und auch eigentlich Musik, die sehr, sagen wir mal, radio-untypisch heutzutage ist. Und das ist eigentlich das, was es noch sehr viel unglaublicher macht, diesen Erfolg. Und das ist ja auch gerade jetzt eine Woche her. Es ist ja jetzt nicht ein halbes Jahr, sondern eine Woche, wo ich quasi hier mein Herz Salto schlägt. Und du hast es im Wohnzimmer aufgenommen? Im Wohnzimmer aufgenommen, beim alten Schulfreund. Und wie viele Leute wart ihr? Zu zweit. Nur ihr beiden. Genau. Deutsch gesungen? Genau, deutsche Texte halt. Und wie heißt der? Wie heißt das Stück? Wir haben verschiedene Stücke. Eins heißt zum Beispiel Irgendwo anders, eins heißt Immer, wenn ich bei dir bin. Ja, und welches ist jetzt nach oben gestiegen? Die sind alle relativ weit oben. Ach so. Also, kann ich ja nur gratulieren. Danke. Aber das hat ja jetzt finanziell keine Vorteile für dich, ne? Oder doch? Genau, das ist halt wiederum wieder ein Stück weiter, also das Skurrile daran. Ich bin Top 10, in manchen Bereichen sogar Nummer 1. Und ich will keinen Pfennig daran. Sprich, meine Familie und ich sitzen immer noch genau wie vorher. Das ist genau das Ding. In dem Moment, wo du es dann reinstellst, hast du keine Rechte daran. Oder man kann es runterladen und die Leute hören sich's an und du verdienst keinen Cent an der ganzen Angelegenheit. Wobei runterladen können die Leute es ja nicht. Sie können sich nur anhören. Ah ja, stimmt, natürlich. Du hast recht. Ja, klar. Also mein Name ist schon da auch nachzulesen. Also die Band heißt Krachschaden. Ich hoffe mal, das ist nicht schlimm, dass ich das jetzt gesagt habe. Nein, jetzt hast du gleich noch mehr Nutzer. Und aber wie könnte das jetzt weitergehen für dich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da viel zu unprofessionell, um da irgendwas, sagen wir mal, abzeichnen zu können. Ich würde mir natürlich wünschen, wie es jeder Musiker sich wünscht, dass man irgendwann vielleicht davon leben kann, die Miete bezahlen, Versicherung, einfach die Lebenserhaltung. Ich habe da auch überhaupt keine Ahnung von. Es gibt da wahrscheinlich auch irgendwelche Möglichkeiten, dass man pro Klick irgendwo dann ein bisschen was verdient. Ich weiß nicht, will mich da gar nicht jetzt festlegen. Irgendwelche Freaks werden das schon wissen, wie man das macht. Ja, dann musst du dich aber mal schlau machen, dass du zumindest ein bisschen da davon profitierst. Denn du hättest es ja bitter nötig. Das stimmt. Also gerade die Kleinen, die sind ja nicht gerade billig heutzutage, Kinder groß zu ziehen. Und dementsprechend tut es mir natürlich in der Seele weh, dass ich bislang noch keinen Plattenvertrag habe, beziehungsweise auch keinen Airplay habe, denn das ist ja auch wieder so ein Unterschied, ne? Wenn eine Band wie Metallica bei irgendwelchen Radiosendern hoch und runter läuft, haben die natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen. Ja. Und in dem Sinne ist das hier halt alles virtuell. Selbst die Leute aus meinem Ort hier, wo ich herkomme, die wissen ja alle gar nicht, dass es das gibt. Das sind ja nicht mal die befreundeten Leute, die anklicken, wo ich sagen könnte, hör mal zu, Stefan, klick mal durch, oder Markus, klick mal 20 Mal, damit das Ding nach oben geht. Sonst gibt es wirklich nur virtuell bislang. Und das ist das Unglaubliche. Also, ich kann dir nur gratulieren. Das ist ein toller Erfolg. Jetzt muss man nur mal gucken. Und ich hoffe, dass du da irgendwie gute Berater bald irgendwie an deine Seite bekommst oder dass du dich gut schlau machen kannst, dass du auch wirklich dann davon dann profitierst. Sonst ist das Ganze ja nur von Luft und Liebe und Spaß und kann man ja auch nicht leben. Ja, vielen Dank. Also, Dankeschön. Toi, toi, toi. Vielleicht hören wir noch mehr von dir. Und dann sage ich, damals hat er, als er den ersten Erfolg hatte, hat er bei uns angerufen. Das wäre natürlich hervorragend. Also, falls wir uns mal irgendwann sehen, dann sage ich dann, wer ich bin. Aber ich bin kein... Alex, du Künstler. Alles Gute. Weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und dir auch alles Gute. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Rudi. Rudi ist 63. Guten Morgen, Rudi. Hallo Domian, guten Morgen. Rudi, um was geht's? Ja, folgendes. Ich habe 2010 im August ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Ich wollte Kaffee trinken gehen. Ich bin in einen freien Kaffee gekommen und da war nur noch ein Platz frei bei einer Blondine. Ja, ja, ich habe mich zu ihr hingesetzt und wir kamen ins Gespräch. Und wie alt war sie? Hat mich, ja, also ich bin jetzt 63, sie wird jetzt 56. Ja. Ganz kurz die Daten. Ich bin seit 43 Jahren dieses Jahr verheiratet. Sie ist seit 11 Jahren in zweite Ehe. Ja. Meine Frau ist 60, ihr Mann ist 70, ja. Mhm. Oder 72 wird dieses Jahr. Auf jeden Fall, wir haben uns unterhalten und es war irgendwie ganz seltsam. Wir waren so offen zueinander und haben uns unsere Probleme ausgetauscht, was man an sich ja nicht macht, wenn man sich so kurz kennt, ja. Und da haben wir festgestellt, uns geht irgendwie gleich, ja. Mhm. Seit 6 Jahren bei beiden so eine Art Josefs-Ehe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was es ist. Also man lebt miteinander wie Bruder und Schwester, ne? So kam ja auch ist auch Jesus gezeugt worden wahrscheinlich, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, sie hat mir dann erzählt, die war schon mal nah dran, oder hat selbst mal gedacht, war bei einer Therapeutin in Therapie und sie hat ihr geraten, sich jemand zu suchen, ja. Mhm. Jo, wir haben uns also da getroffen, haben uns dann auch verabredet zur Wanderung im Spessart. War das auch der Grund, warum sie alleine in ein Café gegangen ist? Das war der Grund. In der Hoffnung, jemanden kennenzulernen? Nee, das nicht. Sie war halt Kaffee trinken am Nachmittag und ich war auch auf dem Weg dorthin und ja, es hat sich halt das so ergeben. Ne? Mhm. Und eine Woche später haben wir uns verabredet zu einer Wanderung im Spessart und da haben wir irgendwie gemerkt, dass wir uns ineinander verliebt haben. Ja. Mhm. Das ging an sich ganz schnell und ich muss jetzt sagen, ich kenne sie seit August 2010 und die ist im Prinzip die Traumfrau in jeder Beziehung. Ja. So, jetzt hast du aber eine Frau und sie hat einen Mann. Das ist das Problem, ja. Wir haben also zwischendurch also Kurzurlaube gemacht. Keiner von den Partnern hat irgendwas davon gewusst. Ihr wart sogar richtig schon auf Reisen. Ja, also sehr oft und zwar hauptsächlich in Münster. Das ist ihr Geburtsort, obwohl wir in Unterfranken wohnen. Und für mich ist es wirklich die Lieblingsstadt vorher schon gewesen, weil ich habe oft in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, ja. Und da kamen uns auch, ja. Was ist denn so toll jetzt zwischen euch beiden? Ja, es passt irgendwie alles. Und ich muss noch ganz kurz erzählen, ich bin ja auch bei ihrem Haus sehr oft. Die hat einen riesen Garten, der Alte hat überhaupt nichts gemacht. Und was, du bist da rein. Bei ihrem Haus bist du? In ihrem Haus? Ja, also sehr oft zu Besuch, weil sie hat einen riesen Garten und wie schon gesagt, der Mann hat nichts gemacht. Mhm. Und wie kommt man da rein? Da hat sie also ihm erzählt, dass sie bei ihrem Ex-Mann mich kennengelernt hat und ich habe mit ihr gewettet, ihren Garten kriege ich in einen Tag hin. Ich habe gewusst, dass es ein großer Garten ist. Ja. Moment mal, verstehe ich ja. Wieso Ex-Mann? Ich meine, sie ist nun mit ihm zusammen. Ja, die sind zweite Ehe verheiratet. Ach so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe jetzt in dieser Zeit Wochen dazu verbracht, um den Garten auf Vordermann zu bringen. Das Dumme ist, ich bin mittlerweile mit ihrem jetzigen Mann auch befreundet, ja. Du fährst da sogar hin, wenn der Mann da ist. Ja klar, er weiß es. Wir arbeiten da zusammen. Er macht jetzt mittlerweile auch vieles, was sie will, aber ich bin dann der Vermittler, ja. Okay, ja, aber er weiß natürlich nicht, was zwischen euch beiden läuft. Ich glaube nicht, dass er es nicht weiß. Also ich gehe davon aus, ja, dass er ahnt, weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn auf einmal ein fremder Mann ins Haus kommt und macht dann alles, was er jahrelang nicht gemacht hat, das muss ja komisch sein. Ja? Also wie hat sie denn überhaupt ihrem Mann erklärt, wer du bist? Ja, sie hat ganz einfach gesagt, also wir haben verabredet, ich komme, dann hat sie geklingelt, dann habe ich geklingelt, dann hat sie mir aufgemacht, dann hat sie ihn gerufen, soll mal runterkommen, der Rudi wäre da, ja. Ihm ist erzählt worden, also ich hätte mit ihr gewettet, ich kriege den Garten in einem Tag auf Vordermann, war ja klar, aber woher, was hat sie denn, was hat sie denn gesagt, ja, woher sie dich überhaupt kennt? Ja, ich wäre ein Freund vom Ex-Mann. Ach so. Mhm. Ja, und gut. So, ja, die Situation, wie ist das jetzt mit deiner Frau? Was heißt, wie ist mit meiner Frau? Die weiß nichts davon. Der Einzige, der was weiß, bei mir in der Familie ist mein Sohn. Mhm. Der sagt auch nichts, er hält sich raus. Ihr Sohn weiß auch alles, ja. Wie ist deine Beziehung zu deiner Frau? Ja, das ist im Prinzip genauso wie bei ihr. Wir leben miteinander so vor sich hin. Mhm. Ich bin ja unter der Woche fast nicht da. Ich bin also unterwegs, bin selbstständig als Informatiker, ja, und bin bei den Kunden meistens, ja. Man sieht sich dann nur am Wochenende da bin ich ja auch dann bei meiner Bekannten und helfe ihr, beziehungsweise wir sind dann viel unterwegs, ja. Was erklärst du denn, wie erklärst du denn deiner Frau das, dass du da zu der Bekannten in den Garten fährst? Ja, sie weiß nicht, dass ich da im Garten bin, ne? Ich bin beim Kunden. Was sagst du? Ich bin halt beruflich unterwegs, ach so. Ja. Bist du beruflich für sie in der Woche unterwegs und am Wochenende auch noch? Ja gut, ich mache also auch oft so Kurse für Weiterbildung für andere, ja. Verstehe. Da kann man sich also da rausreden, ne? Nur das Problem, also ich hatte dann heuer ein Problem, und zwar war es zur Faschingszeit, das hat mich also irgendwie fast fertig gemacht. Er wurde operiert, also eine Hüfte, ging auf Kur, und auf einmal hat er sie gebeten. Ich verstehe dich nicht so richtig. Wer ist operiert worden? Also er ist operiert worden, ja. An der Hüfte, Mann, der Mann von ihr. Ja, genau. Ja. Und da wollte er noch mal eine Chance haben, ja. Mhm. Und irgendwie, es sah so aus, als ob er sie bekommt, ja. Moment mal, wenn man sagt, ich will noch mal eine Chance haben, dann muss man doch klar über die Verhältnisse sprechen. Hat er denn klar mit ihr darüber gesprochen, dass... Nee, das hat er nicht, ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, ja. er versucht jetzt wieder irgendwie ins Schlafzimmer reinzukommen. Hat auch geklappt. Ich meine, ich verstehe das nach der Operation, dass die Matratze ist recht gut, also besser wie in seinem Zimmer, hat er vorher außerhalb geschlafen, ne? Und ja, wir haben uns auch da drüben unterhalten und ich muss sagen, ich habe da viel Vertrauen gehabt, aber irgendwie kam dann der Satz, ob ich das nicht verstehen kann, dass eine Frau zwei Männer lieben kann, ja. Sagt sie. Weil sie, das hat sie gemeint, ja. Das hat sie zu dir gesagt, weil sie ja ihm auch nochmal vielleicht eine Chance geben möchte. Weil sie das möchte, ja. Und, ja. So, und das heißt, du stehst... Lieber, ja, was ich habe zu ihr gesagt, dass ich das nicht kann, ja. Mhm. Ich kann alles teilen, bloß nicht die Frau. Ich liebe sie wirklich sehr, ja. Ich meine, mittlerweile ist das Ganze wieder nach meiner Meinung eingeschlafen, ja. Ja, Moment mal, aber du stellst ja großartige Forderungen. Du bist ja selbst immer noch verheiratet. Dann machst ja, schaffst du dir erstmal klare Verhältnisse in deinem Leben, bevor du Forderungen an eine andere Frau stellst. Moment, ich weiß, wir sind uns einig, dass wir eines Tages zusammenziehen, ja. Wir nehmen nur Rücksicht momentan auf beide Partner. Ja, aber das geht aber nur schon zwei Jahre so, die Rücksichtnahme. Ja, da hast du recht. Ich glaube, das ist keine Rücksichtnahme, das ist Feigheit, oder? Domian, ich sage das eine, ich würde sofort einen Schlussstrich ziehen, ja. Warum machst du es denn nicht? Ja, sie hat Angst, dass ihm was passiert, weil er schon 72 ist und Du sollst erstmal in deinem Leben einen Schlussstrich ziehen. Du sollst nicht von einem warmen Nest ins andere laufen. Bei uns hängt sehr viel davon ab. Ich würde es auch sofort machen. Ich habe jetzt auch schon nach einer Wohnung geschaut, ja. Was hängt denn in der ab? Nähe. Meine Frau geht es momentan auch gesundheitlich nicht so gut, ja. Es ist der Verdacht wieder da, dass sie zum zweiten Mal Brustkrebs hat, ja. Sonst hätte ich schon längst einen Schlussstrich gezogen. Ja. Mhm. Seit wann ist der Verdacht da? Der ist ungefähr seit 8 Wochen wieder da. Mhm. Ja. Die ist also vorher schon mal operiert worden, ne? Mhm. Gut, das ist natürlich immer ein Argument, wenn der Partner krank ist. Ihr lebt wie Bruder und Schwester zusammen? Genau, bei beiden Paaren ist das so, ne? So. Lass mich mal was fragen. Ja. Also Bruder wie Schwester, lebst du mit deiner Frau zusammen? Wie ist denn das Einvernehmen? Könnt ihr denn gut miteinander? Ist es dann ein gutes Team? Ihr beiden? Deine Frau und du, meine ich. Ja, sagen wir mal so, es funktioniert so, wie es halt nach 43 Ehejahren funktioniert. Das ja. klingt wenig begeistert. Das klingt so, als könnte man darauf verzichten. Ja. Ist es so? Ja. Ja, also wenn deine Frau jetzt gesund wäre, dann würdest du sofort... Wäre ich wirklich weg. Ich bin mir nicht so ganz sicher bei dir, ob du die Krankheit nicht vorschiebst. Ich habe echt Angst davor, sie jetzt auch allein zu lassen. Ja, das verstehe ich auch. Das ist ja auch sehr richtig. Wenn die Frau, deine Frau jetzt krank ist, ist das natürlich auch ganz schlimm, ihr das auch noch zuzumuten. Das verstehe ich völlig. Das ist völlig klar. Ja. Andererseits ist die Situation ja auch unerträglich. Meinst du denn nicht, dass deine Frau auch in irgendeiner Weise ahnt, dass mit dir was nicht stimmt? Ich glaube nicht, dass sie was ahnt, weil ich kenne meine Frau so gut, dass die mir das halt auf den Kopf zusagen würde, ja. Äußert die denn nicht auch manchmal Unzufriedenheit über die Ehe? Überhaupt nicht. Die ist sehr zufrieden. Die hat, wir haben mittlerweile 3 Enkel, ja. Mhm. Und da geht die voll auf. Ach so, verstehe. Mhm. Ja. Ich muss nochmal zu meinem Bekannten sagen, sie hat also vorher Therapie gemacht bei der Therapeutin, ja, als sie selbst was Gedanken gehabt hatte, ja. Mhm. Und nachdem das jetzt Fasching war und sie ihm die Chance geben wollte, hat sie die Therapeutin wieder aufgesucht und die hat ihr klipp und klar gesagt, sie solle mal dran denken, wie sie vor 2 Jahren zu ihr, also wie sie noch August 2010 beieinander war, ja. Mhm. Weil du siehst auch deutlich in ihrem Gesicht die Veränderung, ja. Sie ist ein ganz anderer Mensch geworden, auch äußerlich, ne? Also durch dich? Ja. Also es geht ja wesentlich besser durch dich. Ja. So kann man sagen. Sie braucht mich unbedingt, ja. Genauso wie ich sie brauche, ne? So. Also wie schon gesagt, was machen wir jetzt? Da ist eine Frau, die krank ist, auf die du Rücksicht nehmen musst. Da ist ein Mann, auf den sie Rücksicht nehmen will. Wie soll das weitergehen? Ich weiß es nicht, ja, weil ich muss sagen, ich kenne ihn mittlerweile so gut und ich möchte ihm auch nicht wehtun, ne? Naja, also ich glaube nicht, dass du ihm nicht wehtun willst, sondern weil du auch Angst hast vor der Situation. Nee, ich will ihm nicht wehtun, ich bin mittlerweile mit ihm befreundet, ja. Ja, wie kann man denn mit einem Mann befreundet sein und mit der Frau rummachen? Hör mal auf, das ist doch keine Freundschaft. Das ist doch schrecklich. Das ist blöd, ja. Das ist auch blöd, sowas. Ja, wie du das jetzt schilderst, habe ich fast die Vermutung, ihr werdet das einfach jetzt immer und immer weiter so laufen lassen. So schaut es momentan aus, ja. Das ist kein gutes Leben, kein klares Leben. Nee, das ist nicht schön, weil mich das genauso fertig macht. Ich meine, für sie ist es ein bisschen leichter, sie ist zu Hause. Unter der Woche, ja, ich lebe im Hotel ständig, ja. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, also ich gehe nicht abends jetzt irgendwie groß weg oder was, sondern ich setze mich dann auch am Computer und arbeite wieder, ja. Mhm. Und schaue fern dabei, ja, und das ist frustrierend einfach, ja. Also bei deiner Frau ist es ein Verdacht auf einen neuen Krebs. Ja. Es ist noch nicht erwiesen. Also es ist fast sicher, ja. Könnte man sich ja zumindest vornehmen, wenn es nicht eintritt, was wir ja alle hoffen wollen, ja, dass du dann den Schritt unternimmst. Ich würde ihn sofort machen, ja. Ich habe auch schon jetzt in den letzten Wochen gesucht nach einer Wohnung, die also uns auch von der Entfernung her entgegenkommt, ja. Weißt du, generell ist mir immer ganz unwohl, wenn man in so einem Lügengebilde lebt. Das ist ja letztendlich... Das ist schön, ja. Nein, das ist ganz schlimm. Das ist nicht schlimm. Es ist auch nicht schön, man kann sich auch nicht wirklich klar selbst in die Augen gucken, wenn man aufsteht und vorm Spiegel steht. Das kann man nicht. Mhm. Es gibt nichts Besseres, als wenn man ein klares Leben führt und mit geradem Rückgrat durchs Leben geht. Aufgrund der Situation mit deiner Frau wäre es jetzt auch vermessen, so einen ganz klaren, harten Ratschlag zu geben. Aber ich kann dich nur ermutigen oder appellieren an dich, sobald die Möglichkeit besteht, ordne dein Leben neu. Und das gilt auch als Ratschlag an deine Freundin. Deine Freundin ist ja, du bist 63, sie ist ein wenig jünger als 56, du. Ja, dass ihr die nächste Lebensetappe, ihr werdet ja auch nicht jünger. Dass die nächste Lebensetappe wirklich dann in Klarheit auch verläuft. Ich kann dir nichts weiteres mehr sagen. Rudi, die Zeit läuft uns auch ein bisschen weg. Ja. Hab ein Auge drauf und versuche es so schnell wie möglich dann zu richten, das Ganze. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich bedanke mich auch bei dir. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe dich 1994 in der Nacht im Auto einmal gehört. Da hast du eine junge Frau, die mit den Türken befreundet war und die Couch zu Hause aufgeschlitzt hat bei den Eltern, hast du sehr gut beraten, ja. Und seitdem höre ich dich oft, ja. Ach, das war ein tolles Kompliment. Von 1994. Ja, nee, also ich weiß, Jürgen, du bist ein Mensch, ja, den man ganz einen Freund haben würde, ja. Also das ist ganz spontan, ja. Dankeschön, sehr nett. Wirklich sagenhaft, ja. Also ich wünsche dir alles Gute. Ja. Alles Gute, Rudi. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:33 Uhr und ich möchte euch hinweisen, wieder oder ein bisschen auf dem Laufenden halten auf unserer großen Versteigerungsaktion. Der alte Moderationsstuhl aus unserem alten Studio wird bei eBay versteigert. Und wir haben am Anfang so gedacht, für einen guten Zweck. Und zwar für den sehr guten Zweck des Dr. Mildred Scheel-Hauses hier in Köln, Universitätsklinik. Das ist die Palliativstation, die Station für sehr schwer kranke, sterbenskranke Menschen oder sterbende Menschen. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass der Erlös dorthin fließt. Und am Anfang haben wir so gedacht, die konkreten Summen wusste ich gar nicht so, aber... So ganz groß waren die Vorstellungen nicht. Jetzt aber ist die Summe so exorbitant geworden, dass sie uns wirklich umschlägt und wir hochbegeistert sind. Und ich frage mal eben kurz in meine Regie, wie der ganz aktuelle Stand ist. Noch immer 11.100, das war der Stand von gestern, der aber wirklich nach wie vor sensationell ist. Die Versteigerung geht noch bis Freitag. Das heißt aber ganz genau bis 2 Uhr, das heißt bis in die Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2 Uhr. Also mit dem Ende unserer Sendung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag endet die Auktion. Und wer noch mitbieten möchte, geht bitte rein bei eBay zum Stichwort Moderationsstuhl Domian. Und vielleicht kommt ja noch ein bisschen was zusammen. Aber wie gesagt, das ist jetzt schon für uns atemberaubend und wir freuen uns sehr, sehr darüber. Und ja, also wie gesagt, bis zur Nacht von Donnerstag auf Freitag geht die Aktion noch. So, jetzt geht's weiter hier bei uns mit der freien Themennacht. Und ich freue mich auf Tanja. Tanja ist 35. Hallo Tanja. Hallo. Tanja. Über was reden wir beide? Ich habe letztes Jahr im November versucht, mir das Leben zu nehmen. Letztes Jahr? Ja, im November. Ich habe 30 Paracetamol-Tabletten und 12 Schmerztabletten geschluckt, weil ich der Meinung war, ich mache meinen Mann nicht glücklich. Ach. Ich bin also in meinen Mann verliebt, immer noch wie am ersten Tag, als wir uns kennenlernten. Wie lange seid ihr verheiratet? Noch kein Jahr. Noch kein Jahr? Noch kein Jahr. Wie, und dann hast du das Gefühl, du machst deinen Mann nicht glücklich und dann versuchst du dir deshalb das Leben zu nehmen? Ja. Inwiefern hast du denn das Gefühl gehabt, du machst deinen Mann nicht glücklich? Mein Mann und ich haben uns über das SM kennengelernt, leben auch SM. Mhm. Und ich stehe auf der devoten Seite. Mhm. Also eigentlich seine Sklavin. Und er mag beide Seiten. Also das Devote und das Dominante. Genau. Also er möchte auch mal devot sein. Er ist es eigentlich und spielt aber auch sehr gerne den Dom. Ist ja auch super schön. Den Dominanten. Ja, genau. War super schön zwischen uns bis jetzt gewesen. Und letztes Jahr war er auf Geschäftsreise in Berlin. Mhm. Und sagte, ja, er bräuchte mal wieder so dieses devote Ausleben. Wenn du in Berlin eine Domina kennst, dann kannst du das gerne tun. Ach, das hast du so offen gesagt. Ja, wir reden da eigentlich auch offen drüber. Und das macht dir auch gar nicht aus, dass er dann eventuell zu einer Domina ginge? Nein, weil ich kann es ihm ja nicht geben. Weil du nicht dominant sein kannst? Ich kann ihn nicht dominieren, ich kann ihn auch nicht ans Bett fesseln und ihm den Hintern versohlen. Das kann ich einfach nicht. Gut, wenn du nicht so gestrickt bist, dann geht das nicht. Nee, es geht nicht. Wir hatten das versucht und es ist jedes Mal, gab immer ein Desaster. Mhm. Und er hat sich dann in Berlin ins Hotel eine Domina bestellt. Ja. Mit der habe ich auch telefoniert. Mhm. Sie meinte ihn demütigen zu können, indem sie sagte, ich rufe deine Frau an. Ja, ich habe mit der telefoniert, das war noch nicht das Problem. Diese Dame hat Bilder gemacht von der Session. Mhm. Das war auch noch nicht wirklich das Problem. Das Problem war einfach, dass sie ihm mit Kugelschreiber auf die Brust geschrieben hat, Eigentum von Lady Tatjana, so hat die sich genannt. Mhm. Und wir haben immer gesagt, wir sind niemals das Eigentum von einem anderen, auch wenn wir im SM mal mit jemandem anderen spielen sollten. Aber ist das nicht Teil des Spiels, das während des Spiels einfach dann so zu sagen? Ja, ja, es ist Teil des Spiels. Aber dennoch provoziert es dich oder dennoch hat es dich gekränkt? Es hat mich gekränkt. Obwohl ich selber weiß, dass es Teil des Spiels ist, hat es mich sehr verletzt. Hat die, als du mit der telefoniert hast, hat die das auch gesagt? Nein. Ich schreibe ihm das jetzt auf. Nein. Nee, das nicht. Nein, er selbst hatte die Augen verbunden und hat es auch wirklich erst nachher gesehen. Und ihm war gar nicht bewusst, dass es mir ja wehtut. Hm, weil dann wurden Fotos gemacht davon? Ja, die hat er mir per Messenger gezeigt. Warum hat er dir denn überhaupt diese Fotos dann gezeigt? Er hätte es doch schnell abwischen können, dann wäre es gut gewesen. Ich glaube, das war ihm gar nicht bewusst, dass das für mich ein Problem ist. Das ist ja interessant. Alles andere ist kein Problem. Dein Mann, dein Ehemann, mit dem du erst ein Jahr verheiratet bist, geht zu einer Domina. Ja. Diese Domina telefoniert sogar mit dir. Ja. Alles kein Problem, aber die schreibt drauf, ja, der Typ ist Eigentum von Lady so und so. Da kracht's dann. Ja. Das hat mich, wie soll ich sagen, verletzt. Weil ich weiß, dass es Teil des Spiels ist, klar. Ja, aber und dann, wie ging es dann weiter? Das hast du ihm gesagt wahrscheinlich. Ich habe sofort das Gespräch halt im Chat beendet und hat da sofort angerufen, was ist los? Habe ich gesagt, also so von Eigentum heißt, was soll das? Oh Gott, das wollte ich doch nicht. Ich habe doch gar nicht gesehen, dass sie das draufgeschrieben hat. Ich wusste nicht, dass dich das verletzt. Mhm. Das tut mir leid. Dafür hat er sich auch, als er nach Hause kam, 1000-mal entschuldigt. Wär's denn nicht gut damit gewesen? Ja. Eigentlich ja. Finde ich eigentlich auch. Wenn du ihm schon eine solche Freiheit gibst und er sich dann auf, was ich ja sehr souverän finde von dir, ausgesprochen, Kompliment, dann, gut, das hat dich jetzt verletzt, aber er hat es ja nicht so gemeint und das Ganze war ja dann schnell vergessen. Aber für dich war es nicht vergessen. Nein, für mich war es nicht vergessen. Und an dem Tag, weiß nicht, da ist es so alles über mich reingestürzt. Wir hatten samstags, hatte ich meinen Geburtstag noch gefeiert. Wir waren in Köln-Hohlweide in einem Club. Mhm. Wo wir auch öfters hingehen und dort super liebe Menschen kennen, mit denen wir uns auch echt wirklich gut verstehen. Ich muss dazu sagen, mein Mann ist halt auch ab und an TV, was ich auch liebe. TV heißt? Er trägt gerne Frauenkleider. Ja. Wirklich mit Perücke, geschminkten hohe Schuhe. Ihr habt das ganze Programm zu bieten. Ja, wer kann schon die Klamotten mit seinem Mann tauschen? Kann nicht jede Frau, ne? Kann nicht jede Frau. Auch kein Problem. Er wollte aber eigentlich als, ja, ich sag mal dann als Herrin in dem Moment mit mir an dem Samstag weggehen. wegen mir zu meinem Geburtstag. Das hat nicht so ganz funktioniert, das ist auch ein bisschen schief gelaufen. Ja. An welchem Tag hast du dich an diesem Tag noch dann versucht zu... Ich habe mir dann, das war dann Samstag hatte ich Geburtstag und dienstags habe ich wirklich in die Tat umgesetzt. Und es ging ausschließlich um diesen Spruch? Ja. Weil ich da der Meinung war, auch was an dem Samstag so passiert ist, ich mache ihn einfach nicht glücklich. Das ist nicht so. Dieses Gefühl war in mir da und das habe ich auch nicht mehr rausgekriegt. Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal die Verletzung und dann der Satz, ich mache ihn nicht glücklich. Ja, was wiegt jetzt mehr? Ich war einfach der Meinung, mein Mann muss glücklich sein. Er war vorher 10 Jahre in einer Beziehung, in der er auch nicht glücklich war und nicht wirklich glücklich war. Ich meine, sonst hat er sich nicht getrennt. Ich war in meiner Ehe vorher auch nicht glücklich. Ich war vorher schon mal 14 Jahre verheiratet. Und jetzt kam wieder dieses Gefühl. Was an diesem Samstag war, aber auch noch etwas, was dich irritiert hat. Was war da? Ja, wir sind halt, wie gesagt, in den Club. Ich gehe da auch wirklich sehr gerne hin. Wir gehen auch immer noch dahin. Aber er hat in ein SM-Spiel jemand anderes mit einbezogen, der ihn anfassen durfte. Und für mich ging das in dem Moment wieder gar nicht, weil eigentlich er die Herrin ist. Mhm. In dem Moment für mich. Und da hat ihn kein anderer anzufassen. Geht gar nicht. Mhm. Dachte ich jedenfalls, war für mich. So habe ich das gefühlt. Das ist schon sehr schwer, sich in diese Welt hineinzudenken für einen Menschen, der da nicht so Ahnung von hat. Ja, das weiß ich. Also ich bin da auch in letzter Zeit ein bisschen kompliziert geworden, was das betrifft. So, jetzt hast du dir versucht, das Leben zu nehmen mit den diversen Medikamenten, die du gerade genannt hast. Wer hat dich gerettet? Und mein Mann. Er? Ja, er hat mich gefunden. War das so ein... Hast du es wirklich ernsthaft vorgehabt? Oder war das nur so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, weil du wusstest, er wird dich schon finden? Ich denke, es war so ein Schrei nach Hilfe. Mhm. Bist du in die Klinik gekommen? Ja. Er hat also kam nach Hause pünktlich von der Arbeit und ich weiß ja immer, wann er zu Hause ist. Mhm. Wie lange warst du in der Klinik? Von Dienstag bis Freitag. Ah ja. Als er dich gefunden hat, warst du schon am Schlafen oder bewusstlos? Ich war müde. Ich war einfach nur furchtbar müde und habe ihm nur gesagt, ich bin müde, lass mich schlafen. Er hat sich gewundert, hat er gesagt, und wollte mich zuerst schlafen lassen. Oh. Und dann ein paar Wochen vorher ist seine Oma gestorben und er sagt immer, seine Oma hatte da die Hand im Spiel. Er hat nämlich im Bett eine Schachtel gefunden. Ach so, und da war er gewarnt. Und da wusste er. Verstehe. Da hat er dann wirklich sich im Schlafzimmer umgeguckt und sah die ganzen Tablettenhüllen auf dem Nachttisch. Was hat jetzt diese Aktion, die muss ja doch euer ganzes Leben jetzt erschüttert haben. Was hat das in dir ausgelöst, in ihm ausgelöst? In mir eigentlich, manchmal kommt mir so der Zweifel, tust du es wieder, tust du es nicht. Nee, lass es. Ja, natürlich tust du es nicht wieder. Und er ist ängstlicher geworden. Mhm. Er ist jetzt auch wieder auf Dienstreise. Und immer, wenn er dann anruft, so, du machst aber jetzt nichts Dummes, ist alles in Ordnung, du machst aber nichts Dummes. Wenn ich dann sage, nein, wenn du anrufst, und dann bin ich auch mit dem Hund draußen, wenn ich nicht ans Telefon gehe. Also jetzt nochmal vorneweg, Tanja. Du bist eine junge Frau, du bist eine gesunde junge Frau. Ja. So. Da wirft man wegen so einem, ich sag jetzt mal so, wegen so einem Pillepu-Zeug, wirft man nicht sein Leben weg. Dabei ist mal ein ganz klares Statement von dir, ich mache alles, aber ich nehme ja nicht das Leben deshalb. Wenn da Probleme auftauchen, dann muss man die Probleme zusammen lösen. Das versuchen wir. Also ja, offensichtlich hast du ja auch einen netten Typ, das ist ja ein guter Mann. Ja, das ist er wirklich. So. Und das Wichtigste, da hat er auch ganz dolle mit mir geschimpft, das Wichtigste in unserer Beziehung oder worauf wir unsere Beziehung auch aufgebaut haben, war die Ehrlichkeit und dass wir eigentlich über alles reden, über Gott und die Welt. Und ich will ja auch mal sagen, ich höre sehr selten solche Geschichten, dass Menschen so eher bizarre Sexualitäten leben, dann aber auch noch in einer Beziehung sind, eine Ehe und sie sich auch noch lieben. Das ist und sich auch noch doch sehr viel Freiraum lassen, wenn auch jetzt in deinem Fall. Ja, also das sind doch alles gute und positive Sachen. Jetzt wäre doch eigentlich nur noch zu klären zwischen euch beiden. Vielleicht zusammen mit vielleicht mal 1-2 Stunden zusammen mit einem Sexualtherapeuten, dass ihr einfach genau abcheckt, wo die Grenzen sind und was nicht geht. Und dann wird sich rigoros daran gehalten. Dann wäre doch alles wieder im Lot bei euch. Ja, ich denke, sowas wäre für uns hilfreich. Das glaube ich allerdings auch. Vielleicht wäre das sogar wirklich die Lösung. Und du musst dann eben auch akzeptieren, dass du eben die dominante Person nie spielen kannst. Aber die Lösung hast du ja selbst angeboten, indem du gesagt hast, dann geh zur Domina. Die ist nur wiederum einen Schritt zu weit gegangen mit diesem ja. Beschriftung da. Gut, das kann man ja alles klären vorher, wo die Grenzen dann auch liegen. Die kann er ja auch dann einer Domina sagen, bis dahin und nicht weiter. Ja, das natürlich, auf jeden Fall. So, und dann wäre das doch eine tolle Sache, dass ihr so eine schräge Sexualität miteinander auslebt und er sogar als Frau rumgehen kann und dich das gar nicht mehr stört. Ist doch verrückt. Stört mich auch nicht. Ich gehe gern mit ihm als Frau weg, auch wenn es verrückt klingt. Finde ich wunderbar. Wo hat man das? Die meisten schämen sich dann oder... Nee, im Gegenteil. Für mich ist es super. Weißt du was? Ich schlage vor, dass meine Psychologin erstmal guckt, was sie in Sachen Sexualtherapeuten so für dich rauskriegen könnte. Das wäre sehr nett. Nicht im Sinne einer Therapie, das müsst ihr, glaube ich, gar nicht machen, sondern einfach in ein gutes Klärungsgespräch führen mit einem Fachmann zusammen. Ich glaube, das wär's. Ja. Ne? Das wär's. Ja, weil wir waren bei einer Therapeutin, die auch für Sexualtherapie zuständig ist. Mhm. Aber die war so überlaufen, dass ich da gerade mit Mühe und Not einen Termin gekriegt habe, eben weil ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Ja. Und dann sagte sie nachher, ja, am besten wäre es, wenn Sie alleine kommen, weil Sie brauchen eine Therapie für Ihr Selbstbewusstsein. Sie sind nicht selbstbewusst genug. Mhm. Aber ich sowas wirklich gerne lieber mit meinem Mann zusammen machen will. Sehr gut. Finde ich eine gute Idee, einen guten Ansatzpunkt. Er macht sich ja mit, ne? So wie du ihn schilderst. Ja. So, dann wird Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, keine Sexualtherapeutin, aber eine Therapeutin, die wird dich anrufen und dich konkret beraten. Und ich drücke sehr die Daumen, dass ihr beiden wieder gut auf die Schiene kommt und dass du bloß keine Dummheiten mehr machst. Nein. Versprochen? Danke. Versprochen. Sehr gut. Eine Frau, ein Wort. Die Tanja. Alles danke. Gute. Du legst auf und die Sabine meldet sich gleich. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.47 Uhr haben wir, falls es euch interessiert. Eddie ist hier. Eddie ist 23. Hallo, Eddie. Hallo. Eddie, um was geht's bei dir? Es geht sich um meine Sexualität. Ja. Also ich bin schwul. Ja. Und bin aus der Türkei, also ich bin Türke. Oh, das klingt nach Problemen. Genau. Du heißt wahrscheinlich auch nicht Eddie, ne? Was ich hier gerade gesagt habe. Das steht hier auf meinem Computer. Genau, das ist jetzt nur ein Spitzname von mir. Ja, ja, du musst ja deinen Namen nicht nennen. Genau. Du bist Moslem und schwul. Genau. seit wann weißt du's? Seit die Sexualität bei mir eigentlich angefangen hat. Also knapp 10 Jahre so in der Richtung. Genau. Lebst du's? Lebst du's aus? Geheim, ja. Was heißt konkret geheim? Bitte? Was heißt geheim? Also für mich selber. Also mit meinem Freund. Also das weiß sonst kein anderer. Ach so, aber immerhin, es gibt einen Freund. Genau. Ja. Niemand weiß es. Nee, also bis auf meine beste Freundin weiß das so eigentlich niemand. Nein. Wie groß ist deine Familie? Nicht so groß. Also ich habe jetzt noch 2 weitere Geschwister und sonst keiner. 2 Geschwister? Männer, Frauen? Älter, jünger? Eine Schwester und ein Bruder. Und sind die älter als du? Ja. Ja. Mhm. Ist denn die Familie eher eine konservative Familie? Ja, schon. Doch. Mhm. Was glaubst du denn, was geschehen würde, wenn du deiner Mutter oder deinem Vater sagen würdest, Leute, ich stehe auf Kerle? Das will ich mir gar nicht aufmalen, wenn ich ehrlich bin. Mal's doch mal für mich aus. Das ist schwierig zu beantworten, weil dieses Thema noch nicht so wirklich angesprochen wurde. Ich kann mir eigentlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich kann es mir nicht denken, was passieren würde. Also du hast richtige Angst. Genau. Die würden dich, das Mindeste wäre rausschmeißen? Ja, ich glaube, das wäre noch das Harmloseste. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte? Ich weiß nicht, wenn mein Vater, sage ich mal, normal damit reagieren würde, ich weiß nicht, wie mein Bruder reagiert. Mhm. Ach so, der ist noch größere Angst vor dem älteren Bruder als eventuell vor dem Vater. Genau, es ist ja quasi so, als hätte ich 2 Väter. Bei uns in der Religion ist das ja meistens so. Wenn man einen älteren Bruder hat, der ist quasi auch so, als wäre das mein Vater. Ja, ja. Wie alt ist dein Bruder? Der ist 30. 30? Genau. Wundern die sich nicht, dass du keine Mädels mit nach Hause bringst? Da ich viele Freundinnen habe, also sprich Kolleginnen, ach so, die rufen schon öfters an zu Hause und quasi wie so ein Alibi, aber so auf den Gedanken kommt sonst niemand. Du wohnst noch bei deinen Eltern? Genau. Und wie machst du das, wenn dein Freund dich besuchen kommt? Oder kommt er gar nicht nach Hause? Er kommt gar nicht zu mir. Wenn, dann treffen wir uns bei ihm. Und wenn wir uns dann auch sehen, sind wir meistens auch nur bei ihm zu Hause. Also ihr könnt nicht mal ausgehen, irgendwie in der Stadt, in der Bar oder in der Kneipe, Disco, so, es geht also. Doch, das machen wir, aber wir geben uns dann auch meistens als Kollegen aus. Also wir laufen jetzt nicht Hand in Hand durch die Stadt. Ja, ist mir schon klar. Und da ist keiner aus dem Umfeld von euch, der irgendwas wittert und von dem du vielleicht auch Angst hast? Ich denke mal schon, dass sich ein paar, dass dem bewusst ist, aber ich glaube, das werden die nicht ansprechen, weil wenn das Thema einmal ausgesprochen ist, dann ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Ist klar, ja, ich weiß. Wenn so zu Hause, wird denn zu Hause schon mal, ihr guckt ja auch deutsches Fernsehen, gehe ich mal von aus. Ja. Jo. So, da kommt auch immer wieder irgendwas Schwules. Schwule Schauspieler, dann geht's um Politiker, die schwul sind und so weiter. Wie kommentieren das denn deine Eltern? Ja, eher abwertig. Also für die ist das normale Bild Frau und Mann, dann Kinder. Und also Mann und Mann, das wird gar nicht in Frage kommen. Also das ist abartig pervers und wieder natürlich. Genau, und, ich meine, man kann sich das ja nicht aussuchen. Man kann sich ja nicht selbst belügen, also die Vorlieben, die man hat. Die ja, man. Klar. Ich tue auch keinen weh, also ich liebe halt nur Männer eher und Frauen habe ich da kein Interesse für. Mhm. Ist dein Freund Deutscher? Ja. Ja, und da ist das in der Familie nicht so problematisch? Also seine Eltern wissen es nicht. Er hat auch nicht so den großen Kontakt mit seinen Eltern. Mhm. Also da wurde es auch nicht so wirklich angesprochen. Seine beste Freundin weiß das und ein paar Freunde, aber nicht so wirklich. Sind deine Eltern sehr religiös? Ja. Ja. Was sagt denn eigentlich der Koran dazu, zu Homosexualität? Das ist auch wie in der Bibel. Also das ist auf jeden Fall... Ich selber bin nicht so religiös. Mhm. Also ich halte mich da ja... ein bisschen raus. Das ist so wie in der Bibel und man kann es natürlich so interpretieren und man kann es so interpretieren. Im Prinzip sollte es im Koran um die Liebe unter den Menschen gehen, so wie es in der Bibel auch um die Liebe unter den Menschen gehen sollte. Und es sollte völlig egal sein, ob es Mann und Mann, Frau und Frau oder Mann und Frau ist. Genau. So finde ich es. Ja. Mensch, also Eddie oder wie immer du heißen magst, das ist mir schon klar, dass du in einer sehr schweren Situation bist. Und du alles riskierst, wenn es rauskommt. Andererseits bist du 23, ein junger Mann von 23 Jahren, der ganz klar weiß, was er will. Du willst mit einem Mann zusammen sein und willst auch mit einem Mann leben. Ja, dann. Und wahrscheinlich, und das würde ich dir so sehr wünschen, möchtest du auch nicht dein ganzes Leben lang geheim leben. Und, Ist ja das Große, was mich so bedrückt. Genau. Also wenn ich bei meinen Eltern dann bin, in einem Raum, sage ich mal, dann verstelle ich mich ja die meiste Zeit. Was machst du eigentlich beruflich? Ich mache mein Abi noch. Also ich hole ihn gerade nach. Mhm. Hat ein bisschen spät angefangen, aber... Weißt du, was schon mal ein guter Schritt oder ein erster Schritt wäre, dass du von zu Hause ausziehst. Dass du schon mal eine räumliche Distanz zu deinen Eltern hast und somit auch dein eigenes kleines Leben führen kannst. Ja, wenn das habe ich mir dann öfters überlegt. Also das wäre auch der nächste größte Schritt, den ich machen werde. Genau, wenn das finanziell... Eigentlich ist das ja ein kleiner Schritt, Entschuldigung. Bitte? Das ist ja eigentlich ein kleiner Schritt. Ja, aber für dein Leben, glaube ich, schon ein relativ großer Schritt. Dann bist du schon mal aus dem direkten Dunstkreis der Eltern raus. Das stimmt. So, und dann sage ich dir, das ist natürlich jetzt hart. Finde ich schon, dass du perspektivisch, das muss ja nicht gleich morgen und übermorgen oder auch nicht gleich vielleicht in einem halben Jahr sein, aber auf die weite Perspektive deines Lebens gesehen, finde ich, musst du diesen harten Weg gehen, und zu dir und deiner Sexualität und deiner Identität stehen. Wenn es auch noch so schwer ist. Das haben Tausende, Hunderttausende, Millionen Männer schon gemacht. Das stimmt. Doch. Aber es ist einfacher gesagt. Ja, ich weiß. Glaub mir wirklich, dass ich weiß, dass ich das nicht so leichtfertig sage. Ja. Aber die Alternative ist ein Leben in Lüge. Und das willst du nie und nimmer. Ja, das stimmt. Also glücklich bin ich mit meinem Leben ja absolut nicht. Nee, genau. Es kann natürlich dann passieren, was ich katastrophal fände, aber solche Geschichten gibt es ja, dass so eine Familie dann auch mit dem schwulen Sohn bricht. Ja, das ist ja auch meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Natürlich. Wer will schon seine Eltern verlieren? Aber was für ein Armutszeugnis ist das für die Eltern, dass sie ihren Sohn fallen lassen, nur weil der Sohn einen Mann liebt und keine Frau? Wie absurd und wie bescheuert ist das? Der Sohn ist ein netter Kerl, der Sohn liebt. Nur darum geht es doch. Ja, das stimmt. Und Eltern sagen doch immer, wir wollen das Beste für euch, unsere Kinder. Und wenn du sagst... Entschuldigung. Nee, sag du, bitte. Nee, in solchen Momenten, glaube ich, sieht man dann auch wirklich, ob man geliebt wird von den Eltern oder nicht. Ja. Also ich denke mal, dann sieht man das am besten. Also ich kann mir ja schon vorstellen, dass das schon schwierig ist auch dann für deine Eltern. Und das wird auch nicht so leicht zu verdauen sein. Aber sie dürften dich niemals fallen lassen. Nie. Ja, bei uns in der Religion ist das ja auch meistens so, selbst wenn meine Eltern das akzeptieren würden, würden das meine Eltern nicht so tolerieren wegen der Verwandtschaft. Mhm. Also das ist ja immer noch so ein Thema, was noch ein bisschen mehr dazu kommt, dann kommt noch das zu. Und ich weiß, Eddie, das war in Deutschland vor ein paar Jahrzehnten ganz genauso. Ja. Das hat sich hier alles ein bisschen besser entwickelt schon, aber in der Provinz oder so auf dem Land ist es auch immer noch so. Oder in sehr konservativ christlichen Kreisen ist das ganz genauso. Ja, und du kannst als schwuler Mann oder als lesbische Frau, kannst du gar nichts anderes als diesen harten Weg gehen. Und ich garantiere dir, dass du irgendwann sagst, das war das Richtige. Wenn ich auch wirklich da viel Energie verbraucht habe. Ist ja dein Leben. Wie machen das denn, kriegst du das so irgendwie mit? Wie machen das andere Jungs aus türkisch-muslimischen Familien, die schwul sind? Ich versuche mich, soweit es geht, davon fernzuhalten, weil ich ja nur sehr ängstlich bin, was diesen Thema betrifft. Ja klar, dann könnte es eher rauskommen, ne? Genau. Mhm. Da gibt es natürlich auch eine absolute Parallelwelt. Es gibt also viele schwule Türken, Jungs. Genau. Die leben das dann auch. Also mein Lieber, also ich mir ist das völlig klar, wie verzwickt die Situation ist. Mach den ersten Schritt, dass du aus der Wohnung rauskommst, dass du ein eigenes Reich hast. Das werde ich auf jeden Fall tun, ja. Genau. Dann der zweite Schritt ist, du musst es ihnen beibringen und dann musst du deinen Weg gehen und dein Leben leben, finde ich. Ja. Mehr kann das ich. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Ja. So, dann wünsche ich jetzt aber auch erstmal viel Glück fürs Abi. Ja, danke schön. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Einen schönen Gruß an deinen Freund. Dankeschön. Mache ich. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema mein zweites Leben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen großen Einschnitt in ihrem Leben hatten. Eddie könnte das zum Beispiel auch sagen, wenn er sich geoutet hat, dass danach ist es dann auch ein zweites Leben. Also die einen großen Einschnitt in ihrem Leben hatten und sagen, dass sie danach ein zweites Leben begonnen hatten, haben. Wer von euch hat so eine Geschichte erlebt? Wer von euch hat quasi ein zweites Leben? Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen, wie gehabt, oder uns mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte immer eure Telefonnummer mit reinschreiben. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.